Podcast Versuchslabor. So, hallo zusammen. Ah, es ist Sonntag. Ich habe ausgeschlafen. Das ist ganz gut. Nach Musik machen muss man auch mal ausschlafen dürfen. Das ist sehr schön. So, und jetzt ist es Zeit, den Kindern was zu kochen. Und ich dachte, dabei kann ich ja ein bisschen erzählen, wie so gelaufen ist. Und ja, schön war's, ne? Ich weiß, dass wieder jemand mitgeschnitten hat, den ganzen Ranz. Mal gucken, ob ich da irgendwo drankomme und ob ich dann mal irgendwas davon mal veröffentlichen kann auf irgendeinem der Kanäle, die mir so zur Verfügung stehen. Ja, jetzt geht hier hinter mir die Spülmaschine an. Da bin ich mal gespannt, ob man das hört oder nicht. Das sehe ich dann, ne? Nee, sehe ich nicht, das höre ich dann. So, ich wollte was sagen zum Thema Podbean. Ich habe ja anfangs diese ganze Geschichte hier versucht, da bei Podbean zu hosten. So, und jetzt wollte ich mal schauen, wie das ausschaut. Das war ja jetzt gut über einen Monat her. Und die Frage war ja bei mir, die haben irgendwie so ein Angebot, 50 MB, haben die mir da angeboten damals so zum Anfang. Und die Frage war, wie schaut denn das aus, wenn der Monat rum ist, gibt es dann neue 50 MB oder gibt es die nicht? Hm? Ja. Jetzt schaue ich gerade mal hier mal rein in meinen Account. Den gibt es ja noch, den habe ich ja nicht stillgelegt. Den werde ich auch da so lassen wahrscheinlich. Weil vielleicht verläuft sich der ein oder andere doch mal dahin. Und die letzte aktuelle Folge bei Podbean ist halt die, wo steht, dass ich jetzt die ganze Geschichte auf WordPress weitermache, weil ich halt wie gesagt nicht genau weiß, wie es ausschaut mit dem Speicherplatz hier bei Podbean. Und kaufen wollte ich ja eigentlich nichts. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Jetzt so. Wie schaut's aus? Folgen 7, das stimmt. Und Total Space Usage immer noch 89%, 45 MB von 50 MB benutzt. Na, also dann. Sprich, das Gratis-Paket bei Podbean ist also ein reines Schnupperdingen. Ne? Also nach dem Motto, kannst du mal ausprobieren, ob es dir Spaß macht. Und wenn ja, musst bezahlen. Ne? Naja. Frei nach dem Motto, der Erste ist umsonst. Ne? Ein bisschen anfixen. Naja gut, hat ja auch geklappt letztendlich, wenn ich das genau betrachte. War das ja auch mit ein Grund auch für mich da, mich umzuschauen, wie ich das dann hinkriege, dass ich sowas machen kann. Weil so ein RSS-Feed brauchst du ja schon, letztendlich. Ja. Ansonsten ist nicht viel jetzt, heute am Sonntag mehr. Die Kinder sind irgendwo im Haus verstreut und beschäftigen sich selber. Das ist ganz gut. Wie gesagt, ich werde jetzt kochen für die Bagage und dabei ein bisschen Family Guy, glaube ich, anschauen. Ja, das können wir machen. Die habe ich mehr so per Zufall gefunden, weil ich eigentlich was für die Kids gesucht habe, einen netten Zeichentrick. Ja, Family Guy ist nichts für Kinder, würde ich sagen, ist meine Meinung. Aber ich schaue es ganz gern, finde es ganz witzig. Das ist so meine Art von Humor, gerade an einem Sonntag nach einer lange Musiknacht, da viel mehr kann ich da eh nicht so begreifen. Naja, dann gab es noch zur letzten Folge, wo es ja um Aufnahmegeräte ging, einen Kommentar, den werde ich jetzt nicht komplett vorlesen, weil ich den Rechner gar nicht hier habe. Auf jeden Fall, im Wortlaut hat der Planet Kai geschrieben, dass es natürlich gut ist, wenn man mit dem H1 auch zurechtkommt und das ist also nicht so hören kann bei meinen Aufnahmen mit dem rechts-links. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist natürlich Man muss halt einfach zufrieden sein mit dem Zeug, was man hat, gell? Und wenn man unzufrieden ist und wenn das keinen Spaß macht, dann ist halt ganz klar, da muss was Neues her. Kenne ich auch so. Ist ja nicht nur beim Podcasten, so gibt es ja auch in anderen Bereichen des Lebens, wo man einfach mal sagt, so, hier, da, cut. Das Alte brauche ich nicht mehr, da komme ich nicht mehr mit zurecht. Da muss was Neues ran, ne? Damit einfach wieder Spaß an der Sache hast. Was immer das auch ist. Ja, damit ist dieses Thema, also für mich ist dieses Thema erstmal durch. Ich bleibe zunächst bei meinem H1. Ist auch so, dass ich auch nicht mal eben hergehen kann und mir was Neues da einfach so besorgen. Das muss ich tatsächlich auch erstmal hier mit dem Haushaltsvorstand ein bisschen besprechen. Da mal eben so, ja, irgendwas zwischen 120 und 170 Euro rauszuhauen. Für ein Hobby, wo ich gesagt habe, oh, du, das mache ich so nebenher, das kostet auch nichts. Nee, das kann ich halt auch nicht so einfach. Also finde ich auch nicht richtig, jetzt das einfach so zu tun, ohne darüber zu sprechen. Das muss man schon machen. Bei so gewissen Beträgen. Ja. Bei uns liegt das Geld ja jetzt auch nicht unbedingt unten im Keller, dass ich das mit der Schaufel irgendwie wenden müsste oder so. Ihr wisst, was ich meine, wie das dann halt immer so geht. Naja. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen Dank an den Kai für das rege Feedback, auch auf Twitter. Und kann ich ja noch sagen, zu der letzten Folge, da gibt es noch einen Nachschlag. Den habe ich allerdings nicht im Feed drin, den habe ich einfach unten an diese, wie heißt es so schön auf Neudeutsch, Show Notes. Also ich habe die im Blog unten mit einem Link auf ein weiteres Audio-File, was da am Archive.org liegt. Da habe ich noch ein bisschen rumgetestet mit dem H1. Ja, war mir zu schade zum Wegschmeißen. Habe ich einfach jetzt mal so damit reingepackt. Wenn da einer noch Interesse hat, sich das anzuhören, kann er das gerne tun. Ja, soweit eigentlich dann von mir für heute. Und ja, ich freue mich auf die neue Woche. Wird wieder spannend. Proben sind dabei und Termine in der Schule sind dabei. Was man halt so macht, ne? Neben langen Tag. Beziehungsweise die liebe lange Woche lang. Ja, dann geht das wieder ratzfatz und dann haben wir hoffentlich wieder Freitag. Und ich habe wieder Zeit, ein bisschen was für euch und für mich aufzunehmen. Also macht's gut und passt auf euch auf.